Wir sollten uns bewusst sein, dass wir alle versuchen, auf je verschiedene Weise diese sozialen Defizite zu füllen. Zwei Kompensationsstrategien haben wir bereits gestreift, weil wir in einer Welt leben, in der einst tragfähige menschliche Netzwerke auf ein Minimum geschwunden sind, versuchen nicht wenige den Verlust an jenen Kontakten, die den Menschen ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit geben, auf spirituelle Weise zu kompensieren, indem sie sich der Unterstützung höherer Mächte, welcher Art auch immer, versichern. Die zweite Kompensationsstrategie lautet, in immer mehr materiellen Wohlstand investieren. Es ist abstrus, was wir in den wohlhabenden Gesellschaften heute an Dingen um uns herum anhäufen. Die Werbung hat längst erkannt, dass wir da einen weichen Punkt besitzen. Warum wohl werden uns heute Dinge mit Seele verkauft? Wird uns angeraten, mit Möbeln zu leben, die Geschichten erzählen? Warum umgeben wir uns mit Gadgets, die zu uns sprechen? Wieso lassen wir uns von Siri oder Alexa einen schönen Tag wünschen und sogar Witze erzählen? Mit unseren sozialen Defiziten lässt sich der große Reibach machen. Das gilt auch für die dritte Strategie. Den Verlust der analogen Kontakte digital kompensieren. Darauf bauen die Megakonzerne von heute ihr Imperium auf. Sie speisen uns mit sozialen Medien ab. So wichtig diese als Mittel der Demokratisierung auch sein mögen, verdanken sie ihren Erfolg doch ihrer Funktion als Surrogate, Ersatzstoffe. Nur wenige digitale Beziehungen beglücken die Menschen nachhaltig. Deshalb ist auch hier Überkompensation zu beobachten. Freunde, Follower gehen in die Abertausende. Es gibt kein Genug. Ob Instagram oder TikTok, gerade jene Plattformen boomen, denen es am besten gelingt, uns eine Welt der Freundschaften und des spontanen Miteinanders vorzugaukeln. Etwas in uns bleibt jedoch hungrig zurück. Tatsächlich starren wir nur einsam auf unsere angeblich smarten Gadgets. Der Albtraum, in einer einzigen Computersimulation zu leben, den vor vielen Jahren der Film Matrix in Szene setzte, scheint immer realer zu werden. Zeit für die rote Pille, Neo.